Der Boden vibriert und dein Herzschlag auf dem Beat. Ich dreh dir Filme in deinem Kopf, bis du jede Zeile hier fühlst. Mit Haut und Knochen für die Musik, jeder Atemzug ein Flashback. Ob Gangster oder Backpack, mein Sound ist Heroin. Schon wie auf Turkey ist er mal nicht da. Gebe dir, was du vermisst hast. Ich hab, was du brauchst. Reiner Stoff, guter Pusher, was für Crack. Ich gebe dir Rap und nach der Hook kommt der Turn. Jeder Teil deines Körpers verbrennt Schwäche. Du kriegst Muskeln beim Hören, Pupillen schwarz wie die Nacht. Ich kletter da rein und mach dich schwach. Und jeder einzelne Zweifel an dir selbst wird von Grund auf zerstört. Ey, hochmotiviert für 3 Minuten, nicht wie sie. Eine Kick, eine Drum, mein Wort direkt ins Blut und du fliegst. 7. Himmel, ein vollkommener Gewinner. Mach einen Schritt in meine Welt und bleib für immer. Digga, was brauchst du? Alles da. Schnippst dein Joint weg und komm ran. Was fehlt, ist ein wenig von dem Sound, den ich hier hab. Gute Reise, denn ich schick dich auf ein Trip. Du wirst high und willst nie wieder zurück. Also spring, spring, spring, genieß den freien Fall. In das Licht, gute Reise. Denn ich schick euch auf ein Trip, ihr werdet high und wollt nie wieder zurück. Also spring, spring, spring, genieß den freien Fall. In das Licht, in das Licht. Bluten rein, ohne Abtönen in deine Welt ohne Schwerkraft. Denn alle deine Sinne werden hier nur schärfer als das Grau, wo du herkamst, vollkommen frei. Wie das Update für Körper und Geist. Mit dem Kopf durch Wände, während du mit deinen Händen die Bäume ausreißt. Und vorbei ist es erst wieder, wenn du das sagst. Mir scheißegal, ob du in der Schule oder nun U-Haft warst. Ich mach euch gleich gleich stark, gleich schwach, gleich frei. Ich mach euch alle gleichmäßig high. Es macht keinen Sinn davon zu rennen, denn es holt dich sowieso ein. Ob du willst oder nicht, du wirst jetzt Teil von etwas Größerem sein. Selbst wenn ich geh, schwebst du noch 3 Meter über dem Boden. Und wer was anderes sagt, hat nur gelogen. Keine andere Droge macht dich so breit, ohne dich abzubauen. Kommt immer gerne wieder vorbei, wenn ihr deinen Nachschub braucht. Digga, was brauchst du? Alles da. Schnippst dein Joint weg und komm ran. Was fehlt, ist ein wenig von dem Sound, den ich hier hab. Gute Reise, denn ich schick dich auf ein Trip. Du wirst high und willst nie wieder zurück. Also spring, spring, spring, genieß den freien Fall. In das Licht, gute Reise. Denn ich schick euch auf ein Trip. Ihr werdet high und wollt nie wieder zurück. Also spring, spring, spring, genieß den freien Fall. In das Licht, in das Licht.